Ein Löschlist des 68. Gründungstages der DIVJK wurde am 2. September in der Stadt Naberezhnye Chely der Republik Tatarstan in der Russischen Föderation eine Foto-, Bücher- und Kunstwerkausstellung der DIVJK eröffnet. An der Stirnseite der Ausstellungshalle wurde ein Foto über das Treffen zwischen Genossen Kim Jong-il und dem russischen Präsidenten Putin angebracht. In der Ausstellungshalle waren die Fotos über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Ausgestellt wurden ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Fotos über die monumentalen Bauwerke, die unter der Führung der Großen Partei herrlich errichtet wurden, die Bücher über Songun Korea und die Kunstwerke, die von Klugheit und Begabung des koreanischen Volkes zeugen. Aus gleichem Anlass gab es in der Kappe für Neues Jugoslawien in Serbien, im Kim Il-sung-Institut für Agrarwissenschaft in Guinea, im tansanischen Nationalen Koordinationskomitee der Zuche-Ideologischen Gruppe und in der Universität Makerere in Uganda am 3. und 4. September Vorträge.